Sie haben sich alles reiflich überlegt. Ihr Entschluss ist gefasst und Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf, um ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Entweder ist Ihr Abteilungsleiter in seinem Büro oder Ihr Abteilungsleiter ist nicht in seinem Büro. Wenn Ihr Abteilungsleiter in seinem Büro wäre, würden Sie anklopfen und auf eine Antwort warten. Wenn Ihr Abteilungsleiter nicht in seinem Büro wäre, würden Sie im Korridor seine Rückkehr abpassen. Nehmen wir an, Ihr Abteilungsleiter ist nicht in seinem Büro. In diesem Fall passen Sie im Korridor seine Rückkehr ab. Sie passen im Korridor die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters ab. Entweder kommt Ihr Abteilungsleiter zurück oder Ihr Abteilungsleiter kommt nicht zurück. Wenn Ihr Abteilungsleiter zurückkommt, werden Sie an der Tür seines Büros anklopfen und auf eine Antwort warten. Wenn Ihr Abteilungsleiter nicht zurückkommt, wird es das Beste sein, wenn Sie ins Nachbarbüro gehen, um Ihre Kollegin Fräulein Yolande aufzusuchen. Nehmen wir an, Ihr Abteilungsleiter lässt lange auf sich warten. In diesem Fall suchen Sie Fräulein Yolande auf. Sie suchen Fräulein Yolande auf. Aber entweder ist Fräulein Yolande in Ihrem Büro oder Fräulein Yolande ist nicht in Ihrem Büro. Wenn Fräulein Yolande in Ihrem Büro wäre, könnten Sie, vorausgesetzt natürlich, dass sie gut gelaunt ist, eine Weile mit ihr plaudern, bis Ihr Abteilungsleiter zurückkommt. Wenn aber Fräulein Yolande nicht in Ihrem Büro ist, bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Organisation bildet, die Sie beschäftigt, bis ein günstigerer Augenblick gekommen ist, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Nehmen wir an, Fräulein Yolande ist nicht in Ihrem Büro. In diesem Fall machen Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Organisation bildet, die Sie beschäftigt, und warten auf einen günstigeren Augenblick, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Sie wollen wieder Ihren Abteilungsleiter aufsuchen. Entweder ist er in seinem Büro oder er ist nicht in seinem Büro. Wenn er in seinem Büro wäre, würden Sie anklopfen und auf eine Antwort warten. Aber nehmen wir lieber einmal an, er ist nicht in seinem Büro. In diesem Fall passen Sie im Korridor seine Rückkehr ab. Sie passen im Korridor die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters ab. Entweder lässt er nicht lange auf sich warten oder er lässt lange auf sich warten. Wenn er nicht lange auf sich warten ließe, könnten Sie an die Tür seines Büros anklopfen gehen und auf eine Antwort warten. Wenn er aber lange auf sich warten ließe, wäre es das Beste, wenn Sie ins Nachbarbüro gingen, um Fräulein Yolande, Ihre Kollegin, aufzusuchen. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Ihr Abteilungsleiter lässt lange auf sich warten. In diesem Fall suchen Sie Fräulein Yolande auf. Sie suchen Fräulein Yolande auf. Entweder ist sie in Ihrem Büro oder sie ist nicht in Ihrem Büro. Wenn sie in Ihrem Büro wäre, könnten Sie, vorausgesetzt, dass sie gut gelaunt ist, einen Augenblick mit ihr plaudern. Wenn sie nicht in Ihrem Büro wäre, bliebe Ihnen nichts anderes zu tun, als einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Sie beschäftigt, bis sich eine vorteilhaftere Gelegenheit findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Nehmen wir der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Fräulein Yolande in Ihrem Büro ist. In diesem Fall können Sie einen Augenblick mit ihr plaudern. Vorausgesetzt allerdings, dass sie gut gelaunt ist. Wenn Fräulein Yolande nämlich nicht gut gelaunt ist, wird sie nicht mit Ihnen plaudern wollen. Und dann bleibt Ihnen nichts anderes zu tun, als einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Sie beschäftigt, bis sich eine günstigere Gelegenheit findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt, Fräulein Yolande ist nicht gut gelaunt. In diesem Fall machen Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Sie beschäftigt. Und warten auf eine günstigere Gelegenheit, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Sie suchen wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Er ist nicht in seinem Büro. Sie passen im Korridor seine Rückkehr ab. Sie passen im Korridor die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters ab. Es sieht nicht so aus, als wolle er zurückkommen. Sie suchen Fräulein Yolande auf. Sie suchen Fräulein Yolande auf. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Wenn sie da ist, können Sie, vorausgesetzt natürlich, dass sie gut gelaunt ist, ein kleines Schwätzchen mit ihr halten. Wenn sie nicht da ist, bleibt Ihnen nichts anderes zu tun, als einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Gesellschaft bildet, die Sie beschäftigt, bis ein besserer Tag kommt, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Nehmen wir der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Fräulein Yolande in Ihrem Büro ist. Entweder ist sie gut gelaunt oder sie ist nicht gut gelaunt. Nehmen wir der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Fräulein Yolande gut gelaunt ist. In diesem Fall halten Sie ein kleines Schwätzchen mit Yolande. Sie halten ein kleines Schwätzchen mit Yolande. Entweder erblicken Sie nun durch die Glastür des Büros von Fräulein Yolande Ihren Abteilungsleiter, der in sein Büro zurückkehrt, oder Sie erblicken durch die Glastür des Büros von Fräulein Yolande überhaupt nichts und auf keinen Fall Ihren Abteilungsleiter, der in sein Büro zurückkehrt. Wenn Sie durch die Glastür des Büros von Fräulein Yolande Ihren Abteilungsleiter erblickten, der in sein Büro zurückkehrt, bräuchten Sie nur noch eine Ausrede zu erfinden, um hinauszugehen und an die Tür des Büros Ihres Abteilungsleiters zu klopfen. Wenn Sie hingegen überhaupt nichts erblicken, müssen Sie weiter mit Fräulein Yolande plaudern. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Sie erblickten Ihren Abteilungsleiter nicht durch die Glastür des Büros von Fräulein Yolande. Dann fahren Sie fort, Yolande die Ohren voll zu blasen. Sie fahren fort, mit Yolande zu plaudern. Wenn Sie Ihren Abteilungsleiter erblicken, erfinden Sie eine Ausrede, um hinauszugehen und an die Tür seines Büros zu klopfen. Andernfalls droht Ihre Unterhaltung mit Fräulein Yolande ewig zu dauern. Und wenn Sie keine ebenso fruchtbaren wie originellen Gesprächsstoffe finden, wird die gute Laune der braven Yolande wie Schnee an der Sonne dahinschmelzen, sodass Ihnen nichts anderes zu tun bleibt, als einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Konsortium bildet, das Sie beschäftigt, bis sich eine gnädigere Stunde findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Nehmen wir also der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Sie, während Sie ohne zu stocken mit Yolande plaudern, durch die Glastür Ihren Abteilungsleiter in sein Büro zurückkommen sehen. Uff. Sofort und schnell wie der Blitz erfinden Sie einen Vorwand, um hinauszugehen und an die Tür des Büros Ihres Abteilungsleiters zu klopfen. Sie klopfen an die Tür des Büros Ihres Abteilungsleiters. Entweder sagt er herein oder er sagt nicht herein. Wenn er herein sagt, gehen Sie hinein. Wenn er nicht sagt, klopfen Sie noch einmal. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Sie klopfen noch einmal. Sie klopfen noch einmal an die Tür des Büros Ihres Abteilungsleiters. Entweder sagt er herein oder er sagt nichts. Wenn er herein sagt, gehen Sie hinein, es sei denn, Sie seien vollkommen einfältig oder von einer frühzeitigen Taubheit bedroht. Wenn er nichts sagt, machen Sie kehrt und gehen melancholisch, sprachlos, aber nicht wirklich mutlos in Ihr eigenes Büro zurück, bis sich eine glücklichere Gelegenheit findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Angenommen, etwas, was man alle Tage erlebt. Sie gehen in Ihr Büro zurück, bis sich eine glücklichere Gelegenheit findet, um Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Sie haben sich alles reiflich überlegt, Ihr Entschluss ist gefasst und Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf, um ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Entweder ist er da oder er ist nicht da. Wenn er da ist? 5-1, dass er nicht da ist. Gewonnen. Sie warten im Korridor auf seine Rückkehr. Sie warten im Korridor auf die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters. Kommt er zurück oder kommt er nicht zurück? Er kommt zurück. Er kommt nicht zurück. Doch. Nein. Nein. Suchen Sie Fräulein Yolande auf. Sie suchen Fräulein Yolande auf. Yolande ist nicht da. Auch gut. Dann machen Sie eben einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Sie ausnutzt. Und warten Sie auf einen weniger gewagten Umstand, um Ihren Abteilungsleiter zu einer Unterhaltung aufzusuchen. Sie suchen wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er da oder er ist nicht da. Wenn er da wäre, würden Sie anklopfen und auf eine Antwort warten. Aber er ist natürlich nicht da. Sie warten im Korridor auf ihn. Sie warten im Korridor auf die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters. Kommt er nun oder kommt er nicht? Sie suchen Yolande auf. Fräulein Yolande. Entweder ist sie in Ihrem Büro. Und Sie können dort plaudern, falls sie dazu aufgelegt ist. Oder sie ist nicht in Ihrem Büro. Und Sie machen abermals fluchend einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Organisation bildet, die Sie knausrig entlohnt. Sagen wir der Einfachheit halber, denn man soll immer vereinfachen, ganz klar und deutlich, Fräulein Yolande ist in Ihrem Büro. Wir zweifeln nicht daran. Doch, wie ist sie gelaunt? Wenn nämlich Fräulein Yolande nicht dazu aufgelegt ist, mit Ihnen zu plaudern, bleibt ihr nichts anderes zu tun, als fluchend und abermals einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen zu machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Organisation bildet, die knausrig sie entlohnt. Da Fräulein Yolande nun gar nicht, aber wirklich gar nicht gut gelaunt ist. Macht sie wohlgemut einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die riesige Organisation bildet, die sie entlohnt, aber knausrig. Und Sie warten auf ein Morgen, das weniger launisch ist, um mit Ihrem Abteilungsleiter zu sprechen. Der Herr Abteilungsleiter? Ich weiß nicht, ob er in seinem Büro ist. Sie könnten vielleicht an seine Tür klopfen. Er wird sicher bald da sein. Gewöhnlich kommt er um diese Zeit. Er ist nicht da, aber er wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Setzen Sie sich doch bis dahin in den Flur. Er wird bestimmt nicht lange auf sich warten lassen. Gemeinhin kommt er um diese Zeit. Sie erwarten ihn im Korridor. Er kommt nicht zurück. Sie suchen Frau Yolande auf. Wenn Frau Yolande da ist, können Sie einen Augenblick mit ihr plaudern, während Sie auf die Rückkehr Ihres Abteilungsleiters warten. Andernfalls machen Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das Ihren einzigen Horizont bildet, bis sich, um Ihren Abteilungsleiter aufsuchen zu können, das Schicksal als weniger grausam erweist. Nehmen wir der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Frau Yolande nicht nur in ihrem Büro, sondern auch gut gelaunt ist. Dann plaudern Sie einen Augenblick mit Frau Yolande. Sie plaudern mit Frau Yolande. Kein Abteilungsleiter in Sicht? Kein Abteilungsleiter in Sicht. Sie fahren fort, mit Frau Yolande zu plaudern. Sie langweilen Frau Yolande. Sie machen einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die Gesellschaft bildet, die, könnte man sagen, sie dafür bezahlt, dass Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise... Dann suchen Sie wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Sagen wir der Einfachheit halber, denn man soll immer vereinfachen, dass Ihr Abteilungsleiter diesmal in seinem Büro ist. Sowas? Selbstverständlich klopfen Sie an. Entweder sagt er herein. Und Sie gehen hinein? Oder er gibt keine Antwort. Und Sie warten einen Augenblick, bevor Sie wieder anklopfen. Die Erfahrung lehrt, dass der Abteilungsleiter in 74,6% aller Fälle keine Antwort gibt auf das erste Klopf-Klopf des gekrümmten Mittelfingers eines Subalternen, der kommt, um ihm etwas wegen einer Gehaltserhöhung vorzuweinen. Sie klopfen wieder an. Sie klopfen wieder an. Entweder sagt er herein. Und Sie gehen hinein. Oder er sagt nichts. Und da Sie nicht lästig fallen wollen, bleibt Ihnen nichts anderes zu tun, als umzukehren und zu warten, bis es das Schicksal besser mit Ihnen meint, bevor Sie einen neuen Versuch unternehmen, vor Ihren Abteilungsleiter zu treten. Nehmen wir der Einfachheit halber an. Denn man soll immer vereinfachen. Dass Ihr Abteilungsleiter einmal ist keinmal herein sagt. Entweder wenn Sie vollkommen, sind Sie einfältig, vollkommen sind, einfältig sind, gehen Sie nicht hinein. Oder Sie sind vollkommen nicht vollkommen einfältig, einfältig sind, gehen Sie hinein. Nehmen wir der Einfachheit halber an. Denn man soll immer vereinfachen. Dass Sie nicht vollkommen einfältig sind. Sie gehen hinein. Sie sind im Büro Ihres Abteilungsleiters. Entweder ist Ihr Abteilungsleiter einverstanden, Sie sofort und auf der Stelle zu empfangen, oder Ihr Abteilungsleiter legt Ihnen nahe, später wiederzukommen. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Ihr Abteilungsleiter hat sich vorgenommen, den Morgen einem persönlichen Projekt zu widmen, mit dem er schon seit langem liebäugelt, nämlich seinen Chef aufzusuchen und ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Das ist absolut sein Recht. Er wird Sie also bitten, später wiederzukommen. In diesem Fall gehen Sie seiner Bitte folgeleistend rückwärts hinaus, ohne zu vergessen, Ihrem Abteilungsleiter zu danken und ohne zu versäumen, die Tür hinter sich zuzumachen. Sie suchen wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er da. Wenn er nicht da wäre, würden Sie im Korridor auf ihn warten. Wenn er lange auf sich warten ließe, würden Sie Frau Jolande aufsuchen. Wenn Frau Jolande nicht da wäre oder wenn Frau Jolande schlecht gelaunt wäre, würden Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise den Trust bildet, dem Sie für einen Hungerlohn die schönsten Jahre Ihres Lebens gewidmet haben, bis die Sterne Ihnen günstig gesonnen sind, um Ihren Abteilungsleiter wieder zu bestürmen. Doch setzen wir der Einfachheit halber voraus, denn man soll immer vereinfachen, dass Ihr Abteilungsleiter in seinem Büro ist. Sie klopfen an seine Tür und warten auf die Antwort. Sie klopfen an. Wenn er hereinsagt, gehen Sie hinein. Wenn er nichts sagt, gehen Sie nicht hinein. Aber Sie klopfen wieder an, falls er nicht gehört haben sollte. Sie klopfen wieder an. Herein! Sie treten ein. Sie sind im Büro Ihres Abteilungsleiters. Entweder empfängt er Sie sofort, oder er bittet Sie, später wiederzukommen. Das versteht sich von selbst. Nehmen wir der Einfachheit halber an, denn man soll immer vereinfachen, dass Ihr Abteilungsleiter sich ausnahmsweise bereit erklärt, Sie Eliko und auf der Stelle zu empfangen. Dann haben Sie verdammtes Schwein. Sie sind im Büro Ihres Abteilungsleiters und Ihr Abteilungsleiter erklärt sich bereit, Ihnen zuzuhören. Aber entweder bietet er Ihnen einen Stuhl an oder er bietet Ihnen keinen Stuhl an. Böte er Ihnen einen Stuhl an, so würde das bedeuten, dass er höflich ist. Böte er Ihnen keinen Stuhl an, so hieße das, dass er mit etwas beschäftigt ist. Nehmen wir an, Ihr Abteilungsleiter bietet Ihnen keinen Stuhl an. Bedeutet das, dass er unhöflich ist? Nicht unbedingt. Es bedeutet, dass ihn etwas beschäftigt. Was beschäftigt Ihren Abteilungsleiter? Vielleicht gelingt es ihm nicht, trotz zahlreicher Versuche, in das Büro seines Chefs vorzudringen, um ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Vielleicht hat er Scherereien mit Frau Jolande. Vielleicht ist er darüber beunruhigt, dass die Amnestiegesetze noch nicht gewählt sind. Vielleicht ist ihm gerade an dem Tag, an dem die Garantie für sein neues Auto abgelaufen ist, eine Kurbelstange kaputt gegangen. Vielleicht hat er am gleichen Morgen 5 Stunden Schlange gestanden, ohne dass es ihm gelungen ist, einen Platz für das nächste Konzert von Herbert von Dieskau zu bekommen. Vielleicht geht es ihm gesund. Gesundheitlich nicht sehr gut. Sie fragen Ihren Abteilungsleiter, ob eine seiner Töchter die Masern hat. Er wird Ihnen mit Ja oder mit Nein antworten. Nehmen wir an, er antwortet mit Ja. Sehen Sie nach, ob er rote Flecken im Gesicht hat. Wenn er rote Flecken im Gesicht hat, gehen Sie schnellstens hinaus, alarmieren Sie den Notdienst und schließen Sie Ihren Abteilungsleiter 40 Tage lang in seinem Büro ein. 1969 haben sich von 19.432 gemeldeten Masernfällen 111 als tödlich erwiesen, was Ihrem Abteilungsleiter immerhin eine Überlebenschance von 99,5% einräumt. Die Masern sind eine latente, meist epidemisch auftretende Infektionskrankheit, die sich lediglich durch Ansteckung fortpflanzt, meist einen ganz regelmäßigen typischen Verlauf nimmt und sich durch einen eigentümlichen, fieberhaften, kleinfleckigen, blassroten Hautausschlag sowie durch heftigen Katarrh der Nase, der Augenbindehaut und der Atmungsorgane charakterisiert. Ihr Verlaufsstadium ist gekennzeichnet durch starke Lichtscheu und Tränenabsonderung, anhaltendes Niesen, Schnupfen, Husten und Gejammer. Gefährliche Nachkrankheiten sind Lungen-, Augen- und Ohrenentzündungen, Behandlung, Bettruhe sowie Sulfonamide und Penicillin. Vierzig Tage später. Entweder ist Ihr Abteilungsleiter gestorben oder Ihr Abteilungsleiter ist nicht gestorben. Nehmen wir an, Er ist gestorben. Dann suchen Sie Ihren neuen Abteilungsleiter auf. Nehmen wir an, er ist nicht in seinem Büro. Erwarten Sie ihn im Korridor. Nehmen wir an, er lässt lange auf sich warten. Suchen Sie Frau Jolande auf. Nehmen wir an, Frau Jolande ist mit ihrem Mann und ihren zwei Kindern in Tunesien in Urlaub. Machen Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die riesige Organisation bildet, in der Sie nur ein winziges Steinchen sind. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Ist er da? Ja. Sie klopfen an. Antwortet er? Ja. Was antwortet er? Dass er mit anderen Dingen beschäftigt ist und Sie bittet, morgen am frühen Nachmittag oder am übernächsten Tag wiederzukommen. Sie gehen wieder in Ihr Büro zurück, nicht ohne dabei an die Wechselfälle der Existenz zu denken. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder oder ist er in seinem nicht Büro. In seinem Büro. Entweder oder ist Frau Jolande in Ihrem Büro. Entweder oder ist Frau Jolande gut gelaunt. Entweder oder Sie machen einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Konsortium bildet, von dem Sie dummerweise glauben, dass Sie ihm alles zu verdanken haben. Entweder oder Sie fahren Sie Ihren Abteilungsleiter durch die Glastür des Büros von Frau Jolande. Entweder oder Ihr Abteilungsleiter herein. Entweder bietet Ihnen Ihr Abteilungsleiter einen Stuhl an. Dass er bereit ist, Sie anzuhören. Oder Ihr Abteilungsleiter bietet Ihnen keinen Stuhl an. Dass er mit den Gedanken anderswo ist. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Ihr Abteilungsleiter bietet Ihnen keinen Stuhl an. Das heißt, dass Ihr Abteilungsleiter mit den Gedanken anderswo ist. Wo ist Ihr Abteilungsleiter mit den Gedanken? Vielleicht hat eine seiner Töchter die Masern. Oder die Windpocken. Oder den Keuchhusten. Oder die Mumps. Sklerose. Impetigo. Scharlach. Sie fragen Ihren Abteilungsleiter, ob eine seiner Töchter Scharlach hat. Er wird Ihnen mit Ja oder mit Nein antworten. Wenn er mit Ja antwortet, sehen Sie nach, ob er rote Pünktchen im Gesicht hat. Wenn er mit Nein antwortet, folgern Sie daraus nicht allzu schnell, dass keine seiner Töchter Scharlach hat. Tatsächlich. Nehmen wir an, er antwortet mit Nein. Fragen Sie ihn, ob drei seiner Töchter Scharlach haben. Nehmen wir an, er gibt zur Antwort, dass er nur zwei Töchter hat. Ziehen Sie daraus keine voreiligen Schlüsse. Vielleicht sind es seine Jungens, die krank sind. Trotzdem wäre es geschmacklos, weiterzufragen. Obgleich es höchst unangenehm ist zu sprechen, solange Ihr Abteilungsleiter Sie nicht einmal dazu aufgefordert hat, sich zu setzen, entspannen Sie sich. Hören Sie auf, sich zu kratzen. Atmen Sie tief durch und legen Sie Ihr Problem dar. Sie legen Ihrem Abteilungsleiter Ihr Problem dar. Entweder unterbricht er Sie oder er unterbricht Sie nicht. Wenn er Sie nicht unterbricht, sprechen Sie weiter und versuchen Sie dabei, überzeugend zu wirken. Wenn er Sie unterbricht, achten Sie sehr auf das, was er Ihnen sagt. Nehmen wir an, er unterbricht Sie und fragt Sie, warum Sie sich die ganze Zeit überkratzen und was diese roten Flecke auf Ihrem Gesicht zu bedeuten haben. Gehen Sie sofort hinaus. Gehen Sie nach Hause und legen Sie sich ins Bett. Lassen Sie den Arzt kommen und schicken Sie Ihre Kinder zu Ihrer Großmutter aufs Land. 1969 haben sich von 19.432 gemeldeten Masernfällen 111 als tödlich erwiesen, was ihnen immerhin eine Überlebenschance von 99,5% einräumt. Die Masern sind eine latente, meist epidemisch auftretende Infektionskrankheit, die sich lediglich durch Ansteckung fortpflanzt, meist einen ganz regelmäßigen typischen Verlauf nimmt und sich durch einen eigentümlichen fieberhaften, kleinfleckigen, blassroten Hautausschlag sowie durch heftigen Katarrh der Nase, der Augenbindehaut und der Atmungsorgane charakterisiert. Ihr Verlaufsstadium ist gekennzeichnet durch starke Lichtscheu und Tränenabsonderung, anhaltendes Niesen, Schnupfen, Husten und Gejammer. Gefährliche Nachkrankheiten sind Lungen-, Augen- und Ohrenentzündungen. Behandlung, Bettruhe, sowie Sulfonamide oder Penicillin. 40 Tage später. Entweder sind Sie gestorben oder Sie sind nicht gestorben. Nehmen wir an, Sie sind nicht gestorben. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Nehmen wir an, er ist nicht in seinem Büro. Sie warten im Korridor auf ihn. Nehmen wir an, er kommt nicht zurück. Sie suchen Frau Jolande auf. Nehmen wir an, Frau Jolande ist mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in Tunesien in Urlaub. Sie machen einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Unternehmen bildet, das sie ausbeutet. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Ist er in seinem Büro? Aber ja. Sie klopfen an. Antwortet er? Nein. Sie klopfen noch einmal. Antwortet er? Ja. Ja. Uff. Sie treten ein. Ist er bereit, Sie auf der Stelle zu empfangen? Nehmen wir einmal an, er ist bereit, aber nur, weil Sie es sind. Bietet er Ihnen einen Stuhl an? In einem löblichen Streben nach Vereinfachung. Man soll immer vereinfachen. Wollen wir annehmen, dass Ihr Abteilungsleiter Sie tatsächlich einmal auffordert, sich hinzusetzen? Sie setzen sich hin. Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht und Ihr Abteilungsleiter war da. Sie haben angeklopft und er hat Ihnen geantwortet. Sie sind eingetreten und man hat Sie gefragt, was Sie herführt und Ihnen einen Stuhl angeboten. Sie haben sich Ihrem Abteilungsleiter gegenübergesetzt. Entspannen Sie sich. Atmen Sie tief durch. Wischen Sie den Schweiß ab, der Ihnen übers Gesicht rinnt. Beherrschen Sie das nervöse Zittern, das Ihre Knie gegeneinander schlagen lässt. Erinnern Sie sich daran, dass es weder der Hoffnung bedarf, um etwas zu unternehmen, noch des Erfolgs, um weiterzumachen. Erklären Sie Ihren Fall mit vernehmlicher Stimme und einem Maximum an Konzision und Klarheit. Finden Sie die richtigen Worte, mit denen Sie überzeugen. Setzen Sie alles ins Werk, um das steinerne Herz Ihres Abteilungsleiters zu bewegen. Doch versuchen Sie bis zum Ende jene Würde und jenen Stolz zu bewahren, die aus Ihnen einen pflicht- und rechtsbewussten Bürger machen. Werfen Sie sich Ihrem Abteilungsleiter nicht zu Füßen. Küssen Sie ihm nicht die Knie. Sagen Sie ihm, wie schwer Ihnen ums Herz und ums Gemüte ist, dass Sie schwer zu kämpfen haben, um sich mühselig durchzubringen, dass Sie nicht für sich bitten, sondern für Ihre vom Haushalt verbrauchte Gattin und Ihre 5 Kinder, denen die Krankheit auflauert. Die Masern, der Scharlach, die Mumps, die Gelbsucht, die Kinderlähmung, die Mykomatose, die Schwäche, die schmierige Blut, die Tumore der dritten Bauchhöhle, die ansteckende Endokarditis, die Blattfüße. Halten Sie ihm vor Augen, dass mit 14 Jahren als ungelernter Hilfsbote bei einem Gehalt von 11.872 leichten Francs im Monat eingestellt, Sie es jetzt, nach 37 Jahren guter, treuer Dienste zur Stellung eines Unterhauptsekretärs gebracht haben, der die Funktion eines Bevollmächtigten beim Studienbeauftragten ausübt, betraut mit den Funktionen eines Assistenten beim stellvertretenden Direktor der Zentralabteilungen für Werksbau, Statistik und Planung, Kategorie 3, 8. Gehaltsstufe, Besoldungsgruppe 2, Klasse C, korrigierter Index 315, was einem realen Lohn abzüglich der anfallenden Sozialbeiträge und verschiedener Abgaben zum Titel des 5. Plans von 772 schweren Francs und 009 Centimes entspricht. Entweder wird Ihr Vortrag Ihren Abteilungsleiter überzeugen oder Ihr Vortrag wird Ihren Abteilungsleiter nicht überzeugen. Wenn Ihr Vortrag Ihren Abteilungsleiter überzeugt, könnte das ein gutes Zeichen sein. Wenn aber Ihr Vortrag Ihren Abteilungsleiter nicht überzeugt, wird das Ihre Sache sicherlich nicht weiterbringen. Es ist nun ganz selbstverständlich, dass es Ihnen nicht einfach so auf Anhieb gelingen wird, Ihren Abteilungsleiter zu überzeugen. Wo käme die riesengroße Organisation, von der Sie nur ein mikroskopisches Rädchen sind, schließlich hin, wenn jedes mikroskopische Rädchen gleich beim ersten Mal, bei dem es darum bittet, eine Gehaltserhöhung bekäme? Ihr Abteilungsleiter weiß es genau. Und gerade deshalb ist er Ihr Abteilungsleiter. Was? Wird er brüllen. Sie, der Sie immer als mustergültiger Angestellter gegolten haben, Sie kommen her und betteln um ein paar lumpige Centimes, während die Biafresen an einem Körnchen Reis ersticken, während Führungskräfte trotz Expansion mit kaum 40 Jahren tragischerweise zur Arbeitslosigkeit verurteilt sind. Sie wagen sich zu beklagen, obgleich Sie ein Automobilfahrzeug, einen Kühlschrank, ein elektrisches Bügeleisen haben. Sie sind die Schande Ihres Betriebs. Jeden Abend werden Sie in der Kneipe gesehen. Trunkenbold, Faulenzer, Gewindler. Sie nutzen die Krankenkasse aus. Sie haben sogar versucht, beim Toto zu beschummeln. Schweinehund, schlechter Franzose. Sie können sich glücklich schätzen, wenn ich Sie nicht mit einem Tritt irgendwohin hinaus befördere und wenn ich Ihnen kein Disziplinarverfahren anhänge. Gehen Sie hinaus, lassen Sie sich nie wieder dabei erwischen. Machen Sie keine Handbewegung, die Sie nachher bedauern könnten. Stehen Sie würdevoll auf und gehen Sie ebenso. Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht. Er war da. Er hat hereingesagt. Er hat Ihnen sogar einen Stuhl angeboten. Sie haben ihm Ihr Problem dargelegt, aber er hat Ihre Forderungen niederträchtig, ungerechtfertigt, zynisch, gemein und kleinlich gefunden. Als Sie hinausgingen, waren Sie ein wenig mutlos. Aber Sie sind ein zäher Mensch. Sie lassen ein paar Wochen vorübergehen und suchen Ihren Abteilungsleiter von neuem auf. Entweder oder. Nein. Sie Nein. machen einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das Konsortium bildet, in dem Sie sich seit nahezu 40 Jahren aufreiben. Nicht ohne an die Wechselfälle des Lebens zu denken. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er in seinem Büro oder er ist nicht in seinem Büro. Nehmen wir an, er ist in seinem Büro. Sie warten nicht im Korridor auf seine Rückkehr. Sie gehen nicht zu Frau Jolande, die, obgleich gut gelaunt, gar nicht in ihrem Büro ist. Sie machen keinen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise den kolossalen Trust bildet, von dem Sie nicht mehr viel zu erwarten haben, sondern Sie klopfen an und warten, dass man Ihnen antwortet. Nehmen wir an, man sagt herein. Sie klopfen also nicht noch einmal an. Sie kehren nicht nachdenklich und irritiert an Ihren Platz zurück, über die Wechselfälle dieses Hundelebens nachdenkend und sich die Frage stellend, wann ein glücklicher Zufall Sie von Neuem vor Ihren Abteilungsleiter bringen wird, sondern Sie drücken die Klinke der Tür des Büros Ihres Abteilungsleiters herunter, stoßen auf und treten ein. Vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Es zieht sonst. Danke. Nehmen wir an, Ihr Abteilungsleiter schenkt Ihnen sein charmantestes Lächeln und bietet Ihnen einen Stuhl an. Sie fragen ihn nicht, ob eine seiner Töchter die Masern hat. Sie versuchen nicht zu wissen, ob er rote Flecken im Gesicht hat. Sie gehen nicht eiligst hinaus. Sie alarmieren keinen Notdienst, sondern sie setzen sich hin und legen ihr Problem dar. Sie sitzen Ihrem Abteilungsleiter gegenüber. Entspannen Sie sich, atmen Sie tief durch, hören Sie auf, einen Dank zu stottern, reiben Sie Ihre Brillengläser sauber. Erinnern Sie sich, dass dem Tapferen nichts unmöglich ist und dass Geduld und lange Zeit mehr bewirken als Kraft und Wut. Sprechen Sie deutlich, seien Sie bestimmt, klar und wenn möglich brillant. Sprechen Sie zu Ihrem Abteilungsleiter, wie Sie zu einem Vater, zu einem Priester sprechen würden. Überzeugen Sie sich, dass er nur Ihr Bestes will, dass er Ihr Freund ist, dass er Sie versteht. Schütten Sie Ihr Herz aus, aber ohne Familiarität und nutzlose Selbstbemitleidung. Schildern Sie ihm mit aller Zurückhaltung und dem notwendigen Takt Ihr Alltagsleben, das einfach, aber anständig, bescheiden, aber gepflegt ist. Ihr Abteilungsleiter ist nicht nur Abteilungsleiter, er ist auch Familienoberhaupt. Er wird Sie verstehen. Sprechen Sie ihm von Ihrem Schmerz als Ehemann, von Ihren Vatersorgen. Die Kinder werden größer, es müssen Schuhe gekauft werden, zum Schulanfang Hefte und Bücher. Da sind die Ferienkolonien, die trotz allem Geld kosten, die Armschleifen zur ersten Kommunion, die Medikamente, die Spielsachen, das Geld fürs Kino. Diese Dinge sind beschwerlich. Um sie zu verstehen, muss man studiert haben. Entweder wird Ihre Rede Ihren Abteilungsleiter zutiefst aufwühlen. Wenn Ihr Abteilungsleiter aufgewühlt ist, könnte das ein gutes Zeichen sein. Oder sie wird ihn völlig gleichgültig lassen. Wenn er aber eisig bleibt oder wenn er noch schlimmer deutliche Zeichen der Ungeduld von sich gibt, während Sie ihm aus tiefstem Herzen das monotone Grau in Grau Ihres notleidenden Lebens schildern, wird es Ihre Sache bestimmt nicht voranbringen. Nehmen wir nicht der Einfachheit halber an. Und doch soll man immer vereinfachen. Sondern um zu zeigen, dass wir zutiefst menschlich sind und dass das Unglück des anderen uns berührt, uns aufwühlt, uns unerträglich ist. Nehmen wir also an, dass Ihr Abteilungsleiter zutiefst erschüttert ist von Ihrem Lebenslauf. Wie sehr versteht er Sie? Wie beklagt er Sie? Ja, das Leben ist nicht alle Tage lustig. Jeder hat seine Sorgen. Jeder hat sein Golgatha. Er selber bricht unter der Last der Wechsel zusammen. Frau Jolande, die allein geblieben für ihre Kinder und ihre Enkelkinder sorgen muss, hat sie etwa nicht genug gearbeitet, die Ärmste? Hatte sie vielleicht kein Anrecht auf ein endlich geruhsames Leben auf dem Lande? Wie sehr würde Ihr Abteilungsleiter sich doch wünschen, Ihnen helfen zu können? Wie sehr würde er sich wünschen, dem Ansuchen, das Sie zurechtstellen, zustimmen zu können? Aber da die Dinge nun einmal das sind, was sie sind. Bewirken die Urteile Ihrer Kollegen und Ihrer direkten Vorgesetzten über Sie? Welches auch immer die Sympathie, die Hochachtung, die Freundschaft? Sogar die Zuneigung sein mag, die man Ihnen entgegenbringt. Dass Ihr Verhalten bei der Arbeit nicht verdient, dass eine solche Bitte überhaupt in Erwägung gezogen wird. Seien Sie mutig. Drücken Sie die Hand, die Ihr Abteilungsleiter Ihnen hinhält. Wischen Sie sich flüchtig über die Augen, gehen Sie so würdevoll wie nur möglich hinaus. Vergessen Sie bitte nicht, die Tür hinter sich zu schließen. Es zieht sonst. Danke. Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht. Er war da, er hat Sie hereingelassen, er hat Ihnen einen Stuhl angeboten. Sie haben ihm von Ihren Schwierigkeiten gesprochen. Er hat Sie sehr gut verstanden, aber er hat Ihnen erklärt, dass Ihre Arbeit zu viel zu wünschen übrig lasse, als dass man überhaupt auch nur daran denken könne, Ihnen die gewünschte Gehaltserhöhung zu gewähren. Als Sie hinausgingen, waren Sie ein wenig niedergeschlagen. Aber um Sie vollkommen mutlos zu machen, bedarf es mehr. Sie lassen ein paar Monate verstreichen, in deren Verlauf Sie alles in Ihrer Macht Stehende tun, um bei Ihren direkten Vorgesetzten gut angeschrieben und bei Ihren Kollegen beliebt zu werden. Dann suchen Sie wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er da oder er ist nicht da, ganz klarer Fall. Er ist nicht da. Werden Sie im Korridor auf ihn warten? Gehen Sie lieber zu Frau Jolande. Frau Jolande ist nicht da und außerdem ist sie nicht gut gelaunt. In diesem Fall machen Sie einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise die riesige Organisation bildet, ohne die Sie nicht einmal existieren würden. Und warten Sie darauf, dass der Finger Fortunas Ihr gerupftes Haupt streichelt, damit Sie von neuem versuchen können, zu Ihrem Abteilungsleiter vorzudringen. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Nehmen wir an, er ist in seinem Büro. Sie klopfen an und warten auf eine Antwort. Entweder antwortet er oder er antwortet nicht. Nehmen wir an, er antwortet. Sie machen die Tür auf, treten ein, schließen die Tür wieder, bleiben einige Schritte vor Ihrem Abteilungsleiter stehen und warten. Entweder bietet er Ihnen einen Stuhl an oder er bietet Ihnen keinen Stuhl an. Nehmen wir an, er bietet Ihnen einen Stuhl an. Sie nehmen den Stuhl, den Ihr Abteilungsleiter Ihnen anbietet, und warten. Entweder fragt Sie Ihr Abteilungsleiter, was er für Sie tun kann, oder Ihr Abteilungsleiter fragt Sie nicht, was er für Sie tun kann. Das macht nichts. Räuspern Sie sich und legen Sie Ihr Problem dar. Sie räuspern sich, nicht zu lange, und legen Ihrem Abteilungsleiter Ihr Problem dar. als Ältester der Angestellten des riesigen Unternehmens, dem anzugehören Sie stolz sind, dem Sie alles gegeben haben, wünschten Sie fast am Ende eines Lebens anlangend, das ganz der Arbeit gewidmet war, Ihre Aufopferung, Ihre Treue, Ihre Redlichkeit, Ihre Pünktlichkeit, Ihren Sinn für Rangordnungen, für Verantwortung und Maß belohnt zu sehen. Sie haben sich krumm gelegt, um Ihren Kindern eine rosigere Zukunft zu gewährleisten. Sie haben sie zum Volksschulabschluss angespornt, zur mittleren Reife. Sie werden es bald geschafft haben, aber Sie bringen noch kein Geld heim. Und Sie möchten gern Sie und Ihre Frau ein kleines Häuschen mit grünen Fensterläden bauen, wo Sie am Abend eines Lebens, das nur der Arbeit in diesem riesigen Unternehmen gewidmet war, dem anzugehören Sie stolz sind und von dem Sie möchten, dass es Ihre Aufopferung belohnt. Denn Sie haben sich krummgelegt für Ihre Kinder, die noch kein Geld heimbringen für das Haus, das Sie bauen möchten. Sie und Ihre Frau, um hier am Ende eines ganz der Arbeit gewidmeten Lebens Frühgemüse anpflanzend und Mimosen züchtend die Ruhe der ländlichen Abgeschiedenheit zu genießen. Entweder versteht sie ihr Abteilungsleiter oder ihr Abteilungsleiter versteht sie nicht. Nehmen wir einmal an und zeigen wir damit, dass wir zutiefst menschlich sind. Denn wir sind zutiefst menschlich. Und wissen die Sehnsüchte unserer Angestellten zu verstehen. Das ist die Rolle, die wir Abteilungsleiter zu spielen haben. Ihnen zuzuhören, wenn sie uns von ihren Problemen erzählen, ihren Wünschen. Und alles zu tun, um ihnen zu helfen. Hat das Betriebskomitee nicht letztes Jahr eine Reise nach Baden-Baden organisiert? Gab es letztes Jahr zum Weihnachtsfest keine Gänseleberpastete in den Päckchen für die Alten? Und die kostenlosen Kinovorstellungen für die Kinder? Und der prachtvolle Pokal, den der Personalchef dem Sieger beim Interwerkstätten-Buhlspiel-Turnier gestiftet hat? Nehmen wir also an, Ihr Abteilungsleiter versteht Sie. Ja, von allen Angestellten dieses riesengroßen Unternehmens, dieser großen Familie, wo in 6000 Brüsten nur ein einziges Herz schlägt, sind Sie mit Sicherheit eine der verdienstvollsten. Es soll nicht gesagt werden können, dass sich Ihre Vorgesetzten gegenüber einem Ihrer liebsten Söhne, gegenüber einem von denen, die immer ein Vorbild waren, undankbar zeigen. Schon morgen wird Ihr Abteilungsleiter Ihren Fall der Aufmerksamkeit des Verwaltungsrats unterbreiten und Sie können sicher sein, dass Sie bei der nächsten Verleihung mit der Arbeitsverdienstmedaille ausgezeichnet werden. Sie drücken die beiden Hände, die Ihr Abteilungsleiter Ihnen hinstreckt. Sie beherrschen Ihre Aufregung und gehen hinaus, ohne zu versäumen, die Tür hinter sich zu schließen, da es sonst zieht und Ihr heißgeliebter Abteilungsleiter sich der Gefahr aussetzen würde, sich zu erkälten. Danke! Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht. Er war da, er hat hereingesagt und Ihnen einen Stuhl angeboten. Sie haben von Ihren Verdiensten gesprochen. Er hat gesagt, er verstünde Sie und Sie bekämen die Arbeitsverdienstmedaille. Tatsächlich hat sie ein paar Monate später. Ein paar Monate später, an einem schönen Septembermorgen, in Anwesenheit des vollzählig im Ehrenhof versammelten Personals, des Präfekten und der Departementsräte, des Bürgermeisters und des Stadtrats, des Kommandanten und einer Ehrenkompanie, des Bischofs und des Kirchenchors, des Verwaltungsrats und des Generaldirektors, Gründers und Hauptaktionärs der riesengroßen Organisation, deren bescheidener Held sie bis zu diesem Tag waren, der Herr Industrie- und Handelsminister, den der Unterstaatssekretär beim Planungsministerium und der Kabinettschef des Ministers für soziale Angelegenheiten flankierten, mit der Arbeitsverdienstmedaille ausgezeichnet. Trikolore, runde Medaille. Auf der Vorderseite umgibt die Devise Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit den Girlanden geschmückten Kopf der Marianne. Auf der Rückseite eine Serie und darüber die Worte für Arbeit und Redlichkeit, das dankbare Vaterland. Während der Regionaldirektor der Unterstützungskasse Ihnen für Ihre drei Bambinos drei Sparkassenbücher überreichte, jedes mit einem Anfangskapital von 50 neuen Francs, das bei einer Verzinsung von 2,25% jährlich reichlich Früchte tragen wird. Um nicht zurückzustehen, haben Sie den gesegneten Tag Ihrer Auszeichnung mit einem großen Bankett gefeiert, zu dem Sie Ihre Eltern, Ihre Verwandten, Ihre Nachbarn und Ihre Kollegen eingeladen haben. Ein Bankett, dessen Vorsitz zu führen Ihr Abteilungsleiter gern zugesagt hat. Die direkte Folge dieser Festlichkeiten ist eine ganz erhebliche Belastung Ihres Budgets und eine Verschuldung gegenüber den verschiedenen Lieferanten, Restaurateuren und Kneipenwirten. Um diesen neuen Verpflichtungen nachzukommen, entschließen Sie sich, wieder Ihren Abteilungsleiter aufzusuchen. Entweder ist er in seinem Büro oder er ist nicht in seinem Büro. Er ist nicht in seinem Büro. Sie passen im Korridor seine Rückkehr ab. Er sieht nicht so aus, als käme er zurück. Sie suchen Fräulein Hermeline auf. Wieso? Aber... Und Frau Jolande? Sie wissen doch, dass Frau Jolande in Pension gegangen ist. Die Ärmste. Es heißt, dass es ihr nicht gut geht. Ihre Kinder sprechen davon, sie ins Altersheim zu stecken. Ins Altersheim? Sie meinen wohl in die Irrenanstalt. Die ist doch völlig verrückt, die Ärmste. Dass uns doch nicht alles blühen kann. Die meisten zu beklagen sind immer noch die, die zurückbleiben. Wem sagen Sie das? Also gut, Fräulein Hermeline. Entweder ist sie da oder sie ist nicht da. Sie ist nicht da. Fräulein Hermeline hat weder Frau Jolandes Dienstbeflissenheit noch ihre beständig gute Laune. Die Dinge sind nicht mehr das, was sie waren. Das waren eben noch schöne Zeiten. Kurzum, Sie machen einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das tentakuläre Konsortium bildet, dessen schnelle Eingliederung in einen der Schlüsselsektoren unserer Volkswirtschaft die Bewunderung der Spezialisten hervorgerufen hat, und warten geduldig, bis die Sterne Ihnen günstig sind, um von Neuem die Hoffnung auf ein fruchtbares Treffen mit Ihrem Abteilungsleiter zu hegen. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Wenn er da wäre, würden Sie anklopfen und auf Antwort warten. Nun ist er tatsächlich da. Sie klopfen also an. Wenn er nicht antwortete, würden Sie noch einmal anklopfen. Aber er antwortet tatsächlich. Sie gehen also hinein. Böte er Ihnen einen Stuhl an, würden Sie sich setzen. Nun, er bietet Ihnen wirklich einen Stuhl an. Also setzen Sie sich. Wenn er Sie fragte, was für ein guter Wind Sie herführt und was er für Sie tun kann, würden Sie es ihm sagen. Nun trifft es sich doch tatsächlich, dass er Sie fragt, was er für Sie tun kann. Also sagen Sie es ihm. Sie erzählen Ihrem Abteilungsleiter ausführlich alle Umstände Ihrer Geld-, Finanz-, Budget- und Wirtschaftsschwierigkeiten. Wie Sie in dem Wunsch, den heiligen Tag, an dem sich das ganze Unternehmen durch Sie geehrt sah, mit einem weißen Stein zu kennzeichnen, auf einige Festlichkeiten verfallen sind, nach denen Sie völlig abgebrannt dastehen. Daher bitten Sie zur Veranschaulichung der Hochachtung, in der Sie bei der Gesamtheit des Betriebs stehen, dem anzugehören, Ihr ganzer Stolz und Ihr ganzes Glück sind, um die Erlaubnis, Ihnen die Genehmigung zu erteilen, um eine Erhöhung Ihrer Bezüge nachzusuchen. Entweder wird Ihr Abteilungsleiter Ihnen oder Ihr Abteilungsleiter wird Ihnen nicht. Wenn er Ihnen, sind einige Hoffnungen erlaubt. Wenn er Ihnen aber nicht, wird es sicherlich schwieriger sein. Nehmen wir da einfach halber an. Denn wir sind zutiefst menschlich. Dass Ihr Abteilungsleiter Sie. Er würde alles für Sie tun, Ihr Abteilungsleiter. Er hängt nur an Ihnen. Leider, dreimal leider. Sind die Dinge nun einmal so, wie sie sind? Die Bedrohung durch die Konkurrenz? Die schwierige Situation, die hervorgerufen wurde durch die Zollsenkung. Durch das Inkrafttreten des gemeinsamen Marktes. Durch die Bestimmungen der Kennedy. Durch die Stellung des Pfundes. Des Francs. Des Dollars. Des Goldes. Die Opfer, die Investitionen erfordern. Das Marktgeschehen. Die Werbekampagne. Das Arbeitskrieg. Die Wechselkursschwankungen. Die Versorgung. Die Markt. Die Grundlagen. Der Ankauf technischer Patente. Die technologischen Erfordernisse. Die Respektierung der Grundrechte. Die Lebenshaltungskosten. Die Marktprobleme. Die Entwertung. Die drakonischen Bedingungen. Die immer möglichen Risiken eines Aufkaufs. Eine Verstaatlichung. Die Unbeständigkeit der Kunden selbst. Die Ungewissheit. Mit einem Wort des Marktes. Haben zur unvermeidlichen Folge, dass keine Rede davon sein kann, wie begründet Ihr Ersuchen auch immer sein mag. Und glauben Sie mir, Ihr Abteilungsleiter steht ganz auf Ihrer Seite. In unmittelbarer Zukunft eine Erhöhung, und sei sie auch noch so gering, des Gesamtgehalts ins Auge zu fassen. Der Augenblick ist schlecht gewählt. Sie haben leider kein Glück. Seien Sie sicher, dass wir, wenn sich die Lage gebessert haben wird, wie Ihre hervorragenden Verdienste zu belohnen wissen werden. Sie danken Ihrem Abteilungsleiter, drücken ihm liebevoll die Hand, die er Ihnen hinstreckt, und gehen hinaus, stolz darauf, zu einer Gesellschaft zu gehören, die nicht zögert, den Ihren die notwendigen Opfer aufzuerlegen, wenn es darum geht, Front zu machen und auszuhalten. Sie vergessen nicht, die Tür hinter sich zuzumachen, denn wenn es so verdammt zieht, läuft Ihr Abteilungsleiter Gefahr, sich eine Lungenentzündung zu holen. Danke für ihn. Obgleich es sich ergeben hat, dass Ihr Abteilungsleiter, als Sie ihn aufgesucht haben, da war. Obgleich er, nachdem Sie angeklopft hatten, hereinsagte. Obgleich er Ihnen, nachdem er Ihnen sein huldvollstes Lächeln geschenkt hatte, einen Stuhl angeboten hat. Obgleich er Ihnen bis zu Ende zugehört hat, als Sie die Art Ihrer Schwierigkeiten geschildert haben. Obgleich er Sie seiner Hochachtung und seiner Sympathie versichert hat, ist es Ihnen nicht möglich gewesen, irgendeine Aufbesserung Ihrer Bezüge zu erreichen, da das riesige Unternehmen, das Sie beschäftigt, mit einer jeden Tag prekäreren Situation fertig werden muss. Sie lassen ein paar Monate verstreichen. Außerdem ist Ihr Abteilungsleiter in Urlaub und Fräulein Hermeline hat die Masern bekommen. Doch dank geschickter Personaleinschränkungen, denen Sie wie durch ein Wunder entgehen, und dem Schlucken einiger kleinerer Konkurrenten gelingt es der gigantischen Gesellschaft, die Ihnen lieb und teuer ist, Ihre Stellung auf dem Markt zu konsolidieren. Sie suchen wieder Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er... Aber nein, er ist nicht da. Sie brauchen gar nicht zu insistieren. Dann... Aber nein, die ist doch auch nicht da. Machen Sie... Nicht ohne an die Wechselfälle der Existenz zu denken. Einen Gang... Durch die verschiedenen Abteilungen... Deren Gesamtheit ganz oder teilweise... Den kolossalen Trassbild, von dem Sie glauben, Sie mir nicht mehr viel zu erwarten haben. Sie suchen Ihren Abteilungsleiter auf. Nehmen wir an, er ist nicht in seinem Büro. Sie passen im Korridor seine Rückkehr ab. Nehmen wir an, er kommt. Sie sprechen ihn an und fragen ihn, ob er Sie auf der Stelle empfangen kann. Nehmen wir an, er antwortet Ihnen mit Nein. Sie fragen ihn, wann er Sie empfangen kann. Nehmen wir an, er antwortet Ihnen, dass das erst am kommenden Montag um 16.30 Uhr möglich ist. Sie kehren an Ihren Platz zurück. Nicht ohne an die Wechselfälle des Lebens zu denken. Sie warten bis zum nächsten Montag. Um 16.25 Uhr suchen Sie Ihren Abteilungsleiter auf. Entweder ist er da oder er ist nicht da. Im Prinzip müsste er da sein, da er Sie für 16.30 Uhr bestellt hat. Aber Sie wissen sehr gut, wie die Abteilungsleiter sind. Einer wie der andere. Er kann Sie sehr gut für 16.30 Uhr bestellen und um diese Zeit nicht in seinem Büro sein. Nichtsdestoweniger wollen wir annehmen, um zu zeigen, dass wir Menschen guten Willens sind, dass Ihr Abteilungsleiter in seinem Büro ist. Sie klopfen an und warten auf seine Antwort. Herein! Sie treten ein oder Sie fangen wirklich an zu verkalken. Er fordert Sie auf, sich zu setzen. Sie legen ihm Ihr Problem dar. Mit 14 Jahren als ungelernter Hilfsbote mit einem Gehalt von 11.872 leichten Francs im Monat eingestellt, haben Sie es nach 43 Jahren guter, treuer Dienste zur Stellung eines Unterhauptsekretärs gebracht, der die Funktion eines stellvertretenden Chefs beim Studienbeauftragten ausübt, betraut mit den Funktionen eines Assistenten beim Co-Direktor der Zentralabteilungen für Entwicklungsstatistik und Strukturplanung, Kategorie 3, 9. Gehaltsstufe, Besoldungsgruppe 2, Rhesusfaktor positiv, Klasse C, korrigierter Index 321, was einem realen Lohn abzüglich der anfallenden Sozialbeiträge und verschiedener Abgaben zum 5. Jahresplan von 778 schweren Francs und 17 neuen Centimes entspricht. Entweder wird die Darlegung Ihrer Lage das steinerne Herz Ihres Abteilungsleiters zum Bluten bringen. Oder sie wird ihn völlig kalt lassen. Aber Ihr Abteilungsleiter ist ein zutiefst menschliches Wesen. Ihre Rede reißt sich die Knöpfe von der Weste. Er erkennt seine Schuld. Er schlägt ein Kreuz. Wie? Stammelt er mit einer Stimme, die vor Erregung bricht. Aber das wusste ich ja gar nicht. Sie hätten mich schon früher aufsuchen sollen. Das ist doch unannehmbar. Das ist zutiefst ungerecht. So geht das nicht. Ach, wenn es in seiner Macht stünde, Ihnen eine Gehaltserhöhung zu gewähren, würden Sie sein Büro reicher verlassen, als Sie es betreten haben. Aber leider. In einem Unternehmen von der Größe desjenigen, in dem Sie arbeiten? Eines der ersten des Landes. Weshalb Sie auch stolz sind, dem anzugehören? Stellt eine Gehaltserhöhung sehr vielschichtige Probleme. Nicht nur buchhaltungsmäßig. Sondern wegen allem, was mit der mittelfristigen, langfristigen Wirtschaftspolitik zu tun hat. Und um Ihnen zu zeigen, dass er ganz auf Ihrer Seite steht. Dass er Ihren Schritt versteht. Und ihn sogar noch unterstützt. Kann Ihnen Ihr Abteilungsleiter hoffen? Er wird einen günstigen Bericht für den Personaldirektor schreiben. Wer? Nach eingehender Beratung mit den Buchhaltungsorganismen? Eventuell. Im Rahmen einer globalen Neueinstufung der Löhne, was übrigens eines der ständigen Anliegen der Arbeitgeberschaft ist, Ihren Namen während einer Versammlung des Verwaltungsrates vorschlagen kann. Vertrauen Sie Ihrem Abteilungsleiter. Seien Sie nicht verzweifelt. Haben Sie nicht das erreicht, was Sie am glühendsten gewünscht haben? Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht, um ihn um eine Gehaltserhöhung zu bitten. Und Ihr Abteilungsleiter hat Ihnen Hoffnung gemacht. Ja, Hoffnung auf eine Gehaltserhöhung. Ehren Sie Ihren Abteilungsleiter. Drücken Sie ihm liebevoll die Hände. Danken Sie ihm wärmstens. Und vergessen Sie nicht beim Hinausgehen, die Tür wieder hinter sich zuzumachen. Denn es ist verflucht zugig und Ihr Abteilungsleiter liefe Gefahr, sich einen Schnupfen zu holen. Danke. Sie haben Ihren Abteilungsleiter aufgesucht, er war da. Er hat Ihnen geantwortet, als Sie angeklopft haben. Er hat Sie gebeten, sich hinzusetzen, was Sie getan haben. Sie haben ihm ausführlich Ihre schwierige wirtschaftliche Lage geschildert und ihn um eine Gehaltserhöhung gebeten. Ihr Abteilungsleiter war völlig einig mit Ihnen, was die Berechtigung Ihres Schrittes angeht und hat Ihnen bedeutet, dass eine Gehaltserhöhung im Rahmen des riesigen Unternehmens, von dem Sie nur eines der zahllosen Elemente sind, sehr vielschichtige Probleme darstelle, welche sämtliche Buchhaltungs-, Wirtschafts-, Finanz- und sonstigen verantwortlichen Abteilungen betreffe. Er hat Ihnen versprochen, Ihre Forderungen zu unterstützen und hat Ihnen zu verstehen gegeben, dass Ihnen innerhalb einer Frist, die er mehr oder weniger willkürlich auf 6 Monate festgesetzt hat, eine Antwort gegeben werden könnte. Sie warten also 6 Monate? Und am Ende von 6 Monaten? Haben Sie entweder Ihre Gehaltserhöhung bekommen und es gibt keine Probleme mehr. Oder Sie haben Ihre Gehaltserhöhung nicht bekommen und alles fängt wieder von vorne an. Angenommen, etwas, das man alle Tage erlebt. Sie haben Ihre Gehaltserhöhung nicht bekommen. In diesem Fall müssen Sie wieder von vorn anfangen. Indem Sie Ihren Abteilungsleiter aufsuchen. Im Korridor seine Rückkehr abpassen. Fräulein Hermeline aufsuchen. Mit ihr plaudern, wenn sie gut gelaunt ist. Oder einen Gang durch die verschiedenen Abteilungen machen, deren Gesamtheit ganz oder teilweise das edle Unternehmen bildet, dem sie im Verlauf ihres Lebens ihr